WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Das Zimmermädchen. Hörspiel von Markus Orts. Mutter? Linda? Bin wieder draußen. Schön, dass du anrufst. Wie geht's dir? Ich meine, was machst du? Gut, geht gut. Brauchst du was? Nein, nichts. Besuchst du mich mal? Ist eine lange Strecke, keine Ahnung. Ich muss mich erstmal eingewöhnen, Arbeit suchen. Brauchst du Geld? Nein, nein. Kommst du klar? Und du? Alles in Ordnung? Mir geht's gut soweit. Der Garten? Ja, fängt jetzt an. Hör zu, ich muss auflegen, hab kein Kleingeld mehr. Was ist mit deinem Telefon? Das geht bald wieder. Du kannst ruhig sagen, wenn ich dir... Ist gleich zu Ende, Mutter. Ich melde mich am Donnerstag. Mach's noch. Mach's noch. Immer dieses mach's noch. Was soll das? Mach's noch. Mach's gut, müsste es heißen. Stattdessen mach's noch. Gegen seine eigenen Wünsche ist der Mensch machtlos. Knackt man die Wünsche, knackt man den Menschen. Hallo, Heinz. Lynn, du? Seit wann bist du draußen? Seit heute. Und wie lange warst du weg? 6 Monate. Und jetzt alles wieder klar bei dir? Kann ich reinkommen? Hör zu, es ist vorbei. Ich will nichts von dir. Jedenfalls nicht das, was du denkst, was ich will. Ich kenne dich, Heinz. Unverbindlichkeit. Das ist doch dein Lieblingswort. Verfügbarkeit. Ungefähr so? Lynn, was machst du denn? Lynn. Lynn. Lynn. Oh. Wenn man eine Blume so schnell zum Wachsen brächte, wie das Halmer Männlein zwischen meinen Lippen. Und wenn du nicht... Was willst du denn dann? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich denke, du bist jetzt Geschäftsführer. Schon, aber du kommst gerade... Es ist wichtig, eine Aufgabe zu haben. Wenn ich nichts tue, wenn die freie Zeit mich zum Nachdenken treibt und das Nachdenken zum Gefühl der Sinnlosigkeit und das Gefühl der Sinnlosigkeit zur Suche nach dem Reiz und die Suche nach dem Reiz zum Verbotenen und das Verbotene... Schon gut. Wir könnten uns treffen, einmal die Woche, vielleicht montags. Ja, ich werde sehen, was ich machen lässt. Du weißt, wo du mich findest. Ich habe den Job im Hotel Eden, Zimmermädchen. Konfrontationstherapie? Heinz hat mir den Job besorgt. Probezeit, Kündigung beim geringsten Vergehen. Schön, schön. Vergehen. Die Zeit begeht jede Menge Vergehen. Wenn man das so sieht, ja. Eigentlich ist jeder Tag ein Vergehen. Haben Sie den Eindruck, etwas falsch zu machen? Nein, ich mache immer alles in derselben Reihenfolge. Gästetoiletten reinigen, Halle saugen, Putzwagen richten. Bettwäsche wechseln, Betten aufschlagen, Staub wischen, Böden saugen, Bäder säubern, Spiegelfliesen wannen, loses Toilettenpapier zu Krawattenecken knicken, Schokolade aufs Kopfkissen legen, Papierkorb, Kampf den ausgespuckten Kaugummis oder klebrigen Getränkeresten oder abgebrochenen Bleistiftspitzen, letzter Kontrollblick durchs Zimmer, keine Putzmittel stehen lassen, keine abgeschraubten Deckel, keinen Lappen in der Wanne. Ich habe gelernt, aus Badetüchern Schwäne zu falten. Bei Gästen, die länger bleiben, gibt es schon mal Trinkgeld. Als hätten Sie nie etwas anderes getan. Wollen Sie das nicht aufschreiben? Nein, nein. Ja. Doch. Und die Musik? Wie bitte? Die Dudelmusik? Ich will ja nichts sagen, aber ist das normal? Stört Sie die Musik? Nein, aber... Wenn die Musik Sie stört, kann ich... Nein, lassen Sie nur. Musik entspannt. Mit Musik können Sie sich besser fallen lassen. In der Arbeit kann ich mich verstecken wie in einer Höhle. Niemand sieht mich. Ich putze. Ich putze nicht nur, ich putze gründlich. Wo andere Zimmermädchen nichts mehr sehen, fängt es bei mir erst an. Der Abdruck auf dem Holztisch, ein Wasserglas. Man kann ihn nur sehen, wenn man sich bückt und ein Auge zukneift. Ein Fingerabdruck auf einer Kachel. Jeder andere hätte ihn übersehen. Schubladen der Kommoden, kein Krümel bleibt drin. Die Laken liegen auf den Betten, frisch gebügelt. Kein Zipfel lugt aus dem Handtuchstapel. Ich rücke Tische weg und sauge plattgedrückte Teppichstellen. Lavendel, Schweiß, Pfirsich, Veilchen, Frühlingsduft. Rasiert er sich trocken oder nass? Wie alt ist er? Was hat er notiert? Und die Klamotten? Sind sauber über die Stuhllehne gehängt? Weswegen ist er hier? Die Schuhe sind verdammt hoch. Wer solche Schuhe trägt, muss selbstbewusst sein. Muss von sich überzeugt sein. Die Frau muss sich schön finden. Wer solche Schuhe trägt, muss die Welt überragen wollen. Ein Höschen. Spuren von Ausfluss. Kardefungin gegen Pilze. Das Schild am Koffer? Sabrina Hutwelker. Sabrina. Das klingt nach Humphrey Bogart. Eine Tüte von Lidl. Wie kann der sich das Eden leisten? Zu teuer für ihn. Wahrscheinlich hat seine Firma das bezahlt. Chips, Erdnüsse, Schokolade. Eine Flasche Wein, die man aufschrauben kann. Er ist klein und dick, der Kerl. Eine Wundsalbe. Wird hingefallen sein. Schürfwunde. Oder er ist geschlagen worden, verprügelt. Vielleicht ist er einer, der verspottet wird. Einer, über den man Witze macht, seit der Schule schon. Dieser dicke Junge mit Brille. Heute trägt er Kontaktlinsen. Als Kind immer diese dicke Brille, die seine Augen verzerrt. Zerflattertes Buch. Mängelexemplar. Grabbeltisch. 1,50 Euro. Dieses Buch gehört Bernie Wilms. Lynn? Ja? Da ist ein Anruf gekommen. Was für ein Anruf? Deine Mutter. Nein, nichts Schlimmes. Zum Glück rechtzeitig ins Krankenhaus. Operation gelungen. Bypass. Werd in 2-3 Wochen wieder zu Hause sein. Leben umstellen, weniger Fett und so weiter. Aber schön, dich zu sehen, Linda. Wie ist es passiert? Beim Rasenmähen. Ich habe den Mäher vor mich hergeschoben, den ganzen Rasen lang. Und plötzlich habe ich ihn aus den Händen verloren und bin kopfüber ins Grün getaucht. Herr Kersten hat das gesehen. Der war im Kaninchenstall zugange. Er hat den Notarzt gerufen, meine Hand gehalten, ist sogar mit ins Krankenhaus gefahren, hat einen Witz gemacht, als ich wieder zu mir kam und alles soweit in Ordnung schien. Na, hat er gesagt, da hast du ja fast ins Gras gebissen. Warum hast du mich nicht besucht, Linda? Weiß nicht. Seit wann bist du jetzt schon draußen? Weiß nicht, 2 Monate. Hättest mich doch mal besuchen können. Natürlich. Habe ich dir was getan? Nein. Aber warum hast du... Mutter. Es ist gut, dass du da bist. Ich kann nicht lange bleiben. Natürlich. Was macht die Arbeit? Ich putze. Was zuerst? Das Bad. Immer? Erst das Bad, dann das Zimmer. Ich sauge die Böden. Wischst du Staub? Ja, jeden Tag. Gibt's da überhaupt Staub nach nur einem Tag? Kann ihn kaum sehen, nur in der Sonne. Aber du wischst ihn trotzdem weg? Ja, klar. Im Staubtuch? Mit einem feuchten Tuch. Und die Betten? Mach ich. Wechselst du jeden Tag die Bettwäsche? Kommt drauf an. Worauf? Wie lange die Gäste bleiben. Wenn sie nur einen Tag bleiben, muss ich jeden Tag wechseln. Und wenn sie länger bleiben? Dann nicht. Wenn einer 3 Tage bleibt? Dann nicht. Wenn einer eine Woche bleibt? Dann nach dem 3. Tag. Nach jedem 3. Tag? Ja. Wenn einer also 2 Wochen bleibt, dann wechselst du die Bettwäsche 4-mal? Am Schluss nochmal, für den neuen Gast. Und die Schuhe? muss ich putzen. Immer? Wenn der Gast sie hinstellt. Was ist mit den Handtüchern? Werden ausgetauscht. Jeden Tag? Kommt drauf an. Worauf? Ob sie auf dem Boden liegen oder über der Stange hängen. Und wie war es in der Klinik? Man hat mich wohl geheilt. Was hast du da gemacht? Die ganze Zeit. Ich muss bald gehen, Mutter, der Zug. Du musst doch was gemacht haben, das halbe Jahr. Therapien. Warum wolltest du nicht besucht werden? War Teil der Therapie. Kommst du noch mal? Ist eine weite Reise. Ich habe nichts mehr zu suchen hier. Die Arbeit ist seit Stunden getan. Wenn das Pärchen was vergessen hat oder wenn sie unverhofft in ihrem Zimmer auftauchen, werden sie mich erwischen. Gerade das ist der Reiz. Die Gefahr, erwischt zu werden. Ich habe den Tagen Farben gegeben. Dienstage tragen die Farben von Eierschalen. Heute Morgen habe ich ein Ei geköpft, aber nicht gegessen. An den Schlafanzügen erkennt man die Menschen. Findet man einen rosa-roten Nachtanzug mit gelben Schlafsocken, weiß man genau, die Frau ist immer noch ein Kind, will ins Bett gebracht werden. Und das Pärchen heute, hier? Negligé. Spaghetti-Träger. Wer trägt sowas? Riecht nach Sex. Und ihr Mann? Ein Pyjama-Hemd, rot-blau kariert, lustiger Typ. Ein Pyjama mit Knöpfen. 6, 7, 8 Knöpfe, so. Bisschen groß für mich, aber steht mir gut. Das riecht nach... Geht weiter, bitte. Verdammt, die Knöpfe. Gut, dass die Betten so hoch sind. Designerbetten. Eisprung? Was? Strichcode ficken? Nein, heute nicht. Vielleicht morgen. Muss bald soweit sein. Und 15.000. Ist das Ihr letztes Wort? Ja, mehr ist nicht drin. Geizig waren die schon immer. Du sprichst von meinen Eltern, Bärchen. Na, 15.000 sind immerhin 10%. Wenn wir erstmal zusammen wohnen. Dann machst du meine Pyjama-Jacke gesehen, Röschen? Nein. Sag mal still. Wieso? Ich dachte, ich hätte was gehört. Und was? Mensch, Bärchen, hier ist sie doch, deine Pyjama-Jacke. Wo? Oh. Hier liegt sie neben dem Bett. Zusammengeknüllt. Hast du die da hingeworfen? Ich? Nein. Aber die Zimmermädchen werden immer schlampiger. Wenn's ein Junge wird, Peter. Kasimir. Kasimir? Wenn's ein Mädchen wird, Rebecca. Klingt wie eine biblische Hure. Annika. Anna. Cecilia. Cecilia? Nike. Undine. Carmen. Wir müssen erstmal was dazu tun. Heute nicht, habe ich gesagt. Spar dir den Saft. Morgen vielleicht, Bärchen. Muss jetzt auch bald soweit sein. Komm, ich bin müde. Machst du die Kiste aus? Ja, schon gut. Oh nein. Ich bin der dänische Koch. Nein, Bärchen. Das ist der Gehilfe vom Koch. Wie oft soll ich das denn noch? Bitte nicht. Hör auf, sonst schreie ich. Vielleicht sollten wir versuchen zu schlafen. Meinst du? Bitte. Oh, komm. Gute Nacht, Liebling. Bis morgen. Dunkel ist es unterm Bett und staubig. Wenn es die offenen Seiten nicht gäbe, läge man wie in einem Sarg. Aber es gibt die offenen Seiten. Zwischen Nasenspitze und Lattenrost bleibt eine Handbreit Platz. Ich kann die Hände an den Lattenrost krallen. Ich kann die Hände ums Genick legen. Ich kann die Hände unter die Hüften schieben. Wenn ich daran denke, was hätte passieren können, was ich hätte belauschen können, dass man mich hätte erwischen können. Ich werde es wieder tun. Ich muss es wieder tun. Ich habe etwas gefunden. Jeden Dienstag. Ich werde es jeden Dienstag tun. Jeden Dienstag unter einem anderen Bett. Frau Zapatek, wie klappt die Arbeit? Gut. Im Eden ähneln sich alle Zimmer. Überall die gleichen Möbel, aber ich kenne den Unterschied ganz genau. Beinahe hätte ich den Möbeln Namen gegeben, aber das schien mir doch zu abwegig. Mhm. Warum? In Zimmer 303 habe ich einen schwarzen Fleck bemerkt, in der Badewanne, vor Wochen. Ich habe lange geschrubbt, aber er ging nicht weg, der Fleck. Da war nichts zu machen. Mhm. Bis ich verstanden habe, dass es kein Schmutz war, sondern ein Loch in der Emaille. Ein Gast hat etwas Hartes fallen lassen. Und dann? Habe ich den Techniker kommen lassen und zugeschaut, wie er den schwarzen Fleck zugespachtelt hat. Es ging gut, die Stelle wirkte wieder weiß. Gut, gut. Sähe man nicht genau hin, würde es nicht auffallen, aber so sehr ich mich bemühe, ich sehe immer genau hin und beim Putzen komme ich nie drüber weg über die Stelle. Mhm. Und sonst? Ich putze auch die leeren Zimmer. Warum? Auch leere Zimmer verstauben mit der Zeit. Verlangt man das von Ihnen? Nein. Mhm. Ich verschwinde in den Dingen. Man lässt mich machen, ich falle nicht auf, ich gehöre unsichtbar dazu. Ein Inventar, das sich ab und zu bewegt. Ein Geist, der kommt und geht, wie er will. Ein Heinzelmännchen, das im Vorbeigehen arbeitet. Mhm. Was bedeutet das für Sie? Zu verschwinden? Ich habe mir die Daumennägel wachsen lassen, um den festklebenden Schmutz von den Armaturen entfernen zu können. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich gehe im Park spazieren oder einkaufen. Haben Sie noch keinen Kontakt aufgenommen mit Ihrer Familie? Mit Freunden? Jeden Donnerstag rufe ich meine Mutter an, immer um 7:30 vor den Nachrichten. Sie freut sich, wenn sie von Ihnen hört? Montags gehe ich zu Heinz, immer zwischen 1 und 2, Mittagspause. Mhm. Und Ihr Schlaf? Meine Nächte sind ohne Traum. Sie verschlucken mich, am Morgen werde ich ausgespuckt. Mhm. Gut, gut. Also dann, nächste Woche zur selben Zeit. Ich nehme ein Tuch mit unters Bett und putze die Lattenroste. Noch nie sind die Unterseiten der Betten so sauber gewesen. Die ersten paar Stunden liege ich allein dort. Dann horche ich auf das, was in mir vorgeht. Höre aber nichts. Nur meinen Pulsschlag. Ich werde ganz leer. Ich döse. Aber wenn die Tür sich öffnet und jemand ins Zimmer tritt, dann komme ich zu mir. Lege die Hände auf den Bauch. Dann bin ich wach. Dann bin ich da. Einmal hat eine Frau Liegestütze gemacht neben dem Bett, mich aber nicht gesehen. Meditiert hat sie 2 Stunden. Ein Mann hat ein merkwürdiges Wort gesagt, das ich nicht kannte. Nicht mit mir. Hallo? Ja, genau. 735. Nein, nicht mehr. 311. Herbert, hast du gut gemacht, Herbert. Der Flaschendeckel fiel auf den Teppich neben das Bett. Er trug an jedem Finger seiner Hand einen Ring, sogar am Daumen. Nackte Füße, die Waden stachelig. Er blieb auf einem Bein stehen und kratzte sich mit dem rechten Spann die linke Wade, der Ballen von gelblicher Hornhaut überwuchert. Eingewachsener Zehennagel. Und am 7. Dienstag... Na, komm rein. Hallo. Wie heißt du? Chiara, und du? Diese Stimme, als spielte jemand in ihr Cello. Zieh dich um, bin gleich wieder da. Hertha! Na los! Ja. Jetzt bist du fertig, du Schweinchen. Ich fick dich tot. Ja, genau, ja. Na los. Ja. Na komm schon, komm schon, komm schon. Kleines das staubt. Man dürfte beim Putzen auch die Matratzen nicht vernachlässigen. Man müsste jeden Tag die Matratzen ausklopfen, mit einem Teppichklopfer. Wenn sie ganz ruhig da liegen, die Matratzen, sieht man den Staub nicht, der in ihnen steckt. Man muss ihn erstmal sichtbar machen, mit einem Teppichklopfer. Wie viel? 200. Schreib nochmal deine Nummer auf. Ich lass dir mein Kärtchen da. Leg's auf den Tisch. Ciao. Wenn etwas vorbei ist, trübt sich die Luft. Das Ende von etwas riecht immer nach Nebel. Ludwig Maurer heißt er. Ein Ehering. Silvia und Ludwig, 7.7.97. Seit 15 Jahren verheiratet. Er wird sich die Zähne putzen und Parfum und Deo versprühen. Er wird sich die Haare föhnen. Er wird alles tun, um wieder der zu sein, der er nicht ist. Heute nicht. Heute bleibe ich nicht hier unterm Bett. Diese Stimme. Chiara. Chiaras Kärtchen. 0172 8765 342. Hallo? Hallo. Ich höre. Machst du Hausbesuche? Kein Problem. Auch bei Frauen? Na klar, warum nicht? Kannst du am Samstag? Wie viel Uhr? Um 5. Wo wohnst du? Kohlhaldenstraße 7. Wo soll ich klingeln? Bei Zapatek, Lynn Zapatek. Woher hast du meine Nummer? Musst du das wissen? Von einem Kunden? Ja. Von welchem? Ich sag's dir am Samstag. Spezielle Wünsche? Nein. Also dann. Bis um 5. Um 5. Ciao. Ciao. Hi, komm rein. Hallo. Woher hast du meine Nummer? Wie viel Zeit hast du? Was möchtest du denn? Seit wann machst du das? Was? Du denkst, ich bin eine Nutte. Bin ich nicht. Ich bin keine Nutte. Wenn ich sage, zieh dich aus, ziehst du dich aus. Kommt drauf an, ob ich's will. Wenn ich zahle? Ich suche mir meine Kunden aus. Ich habe Kunden, keine Freier, verstehst du? Ich fick nur, wenn ich ficken will. Du tust es für Geld. Ich habe keinen Zuhälter. Ich gehe nicht auf den Strich. Nutten müssen tun, was man ihnen sagt. Ich tue nur das, was ich tun will. Sag mir, woher du die Nummer hast. Du bist im Eden gewesen vor kurzem mit einem Mann, Zimmer 304. Ich bin unterm Bett gelegen. Du hast dein Kärtchen auf den Tisch gelegt. Ich habe die Nummer abgeschrieben. Ich bin Zimmermädchen dort. Im Eden? Ja. Liegst du unterm Bett? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Wie oft? Jeden Dienstag. Seit 7 Wochen. Glaub ich dir nicht. Du hast das Kärtchen beim Putzen gefunden. Der Kerl hat's liegen lassen. Macht es dir mit Frauen mehr Spaß? Natürlich. Sagst du das, weil ich es hören will? Willst du dich nicht setzen? Hast du Angst? Bist du aufgeregt? Wie kannst du eine berühren, die du nicht kennst? Wir haben alle 2 Beine, 2 Arme, einen Kopf und was sonst noch dazu gehört. Zum Beispiel einen Rücken. Siehst toll aus. Ich mag deine Nase. Ich stehe auf Frauen. Schon mal mit einer Frau zusammen gewesen? Hm? Nein, mach weiter. Sie hat nicht mehr Geld verlangt, obwohl sie länger geblieben ist. Fast eine Stunde länger. Das hat sie von sich aus getan. Auch ihr hat es Spaß gemacht. Warum wäre sie sonst so lang geblieben? Es muss ihr Spaß gemacht haben. Eine volle Stunde gratis. Das ist kein Rabatt, kein Dienst am Kunden. Das kann nicht sein, nicht nach dem, was passiert ist. Ich weiß, dass ich es wieder tun werde, tun muss. Ich weiß, dass ich etwas gefunden habe. Jeden Samstag. Ich werde es jeden Samstag tun. Linda Zapatek, das bin ich. Montag Heinz, Dienstag unterm Bett, Mittwoch freier Tag, Donnerstag Mutteranruf, Freitag Therapeut, Samstag Chiara. Ich muss den Laptop verkaufen und die Anlage. Sonntag blassblau, Montag schmutzig weiß, Dienstag Eierschalenfarben, Mittwoch graubraun, Donnerstag kobaltblau, Freitag knallrot, Samstag samtschwarz. Zweiter Samstag, dritter Samstag, vierter. Und jeden Montag Heinz. Tut mir leid, dass ich nicht so viel Zeit für dich habe. Kein Problem. Gibt immer was zu tun hier. Übrigens, wir sind sehr zufrieden mit dir. Die Gäste loben vor allem deine Zimmer. Einer sagt, das ist zu sauber, da kann man vom Fußboden essen. Picobello, da gibt's nichts auszusetzen. Freut mich. Du bleibst immer länger? Machst Überstunden? Ja, gern. Warum? Die werden nicht bezahlt. Was soll ich zu Hause? Du putzt auch die leerstehenden Zimmer. Die verkommen sonst. Aber du musst sie nicht jeden Tag putzen. Wenn ich doch Zeit habe. Es ist wichtig, dass ich es tue. Man muss dem Staub zu Leibe rücken. Man muss den Staub überall dort entfernen, wo er auftauchen kann. Und nur weil man ihn nicht sieht, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Lynn. Überall unsichtbare Flecken auf den Badezimmerböden. Man kann gar nicht genug wischen. Man müsste die Fliesen aus dem Boden brechen und unter den Fliesen putzen. Man müsste alles rausreißen und neu machen. Dann wäre es endlich sauber. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es dann erst recht dreckig vom Staub, den die Arbeiter machen. Lynn, in 3 Wochen hast du Urlaub. So steht's im Plan. Also, wohin willst du? Die Toiletten. Die Toilettenränder. Dort sind Stellen, die man nicht sehen kann. Immer schon haben mich Stellen, die ich nicht sehen kann, verstört. Woher weiß ich, dass Stellen, die ich nicht sehen kann, auch wirklich sauber sind? Vielleicht sollte ich mir einen Zahnarztspiegel besorgen, mit dem ich die Innenränder einsehen kann, einen Toilettenrandspiegel, um die kleinsten Reste von Kot- oder Urinspritzern aufzuspüren. Lynn. Aber was ist mit den Bakterien? Die Bakterien kann man nicht sehen. Man kann nur versuchen, den Bakterien mit WC-Reinigern den Garaus zu machen. Man muss den Etiketten glauben, die auf den WC-Reinigern kleben, vernichtet die Bakterien und sorgt für restlose Lynn. Sauberkeit. Dazu das Bild eines Jungen, der vor der Toilette kniet und dessen Zähne genauso blitzen wie die weiße Maischüssel. Also fährst du weg. Mal schauen. Würde dir gut tun. Mal raus hier. Du arbeitest zu viel. Mhm. Also wohin? Vielleicht Karibik? Hört sich gut an. Ich meine, war es Überwindung? Spinnst du? Gibt's Leute, bei denen es Überwindung kostet? Ich hab doch gesagt, ich suche mir meine Kunden aus. Kunden? Kunden, keine Freier. Ich meine, bin ich auch ein Kunde? Naja, ein besonderer irgendwie. Wie besonders? Sehr besonders. Du warst doch erst 5-mal mit mir zusammen. Sowas merkt man schon beim ersten Mal. Lynn? Was? Alles klar? Ja, ja, sag mal, siehst du das Schränkchen? Das da vorn? Ja, und? Fragst du dich nicht, weshalb es überhaupt stehen kann? Es hat nur 2 Beine. Wieso? Es hat 4. Kannst du die sehen, alle 4? Nein, nur die vorderen 2. Und woher weißt du dann, dass es 4 Beine hat, wenn du nur 2 sehen kannst? Willst du mich verarschen? Immer ist uns die Hälfte verborgen. Die Flasche Sprudel, der Bleistift, die Lampe. Alles sehen wir nur halb. Von vorn, von schräg vorn, von oben. Aber nie komplett, nie ganz. Die wahren, die vollkommenen Dinge liegen immer im Dunkeln. Wir sind begrenzte Wesen. Erfahrung, alles eine Sache der Erfahrung. Übrigens, nächsten Dienstag bin ich im Eden. Der Typ hat angerufen. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Zimmer 304? Genau. Ludwig Maurer? Was? Schon mal geschlagen worden? Gib mal die Schuhe rüber. Nächsten Samstag? Selbe Zeit? Selber Ort. Freu mich. Ciao. Ciao. Ja! Ich bin deine verfickte Schlampe! Ja! Komm schon. Du sagst dem Kerl, was du bist, was du willst, was du brauchst, was er dir geben soll. Koppelt man die Wörter ab von ihrem Ton, bleiben Wörter, die Menschen berühren könnten. Sein, wollen, brauchen, geben. Es ist alles anders als beim ersten Mal. Ich liege hier unterm Bett allein. Ich lasse das, was auf dem Bett geschieht, über mich ergehen. Hör zu, ich muss noch mal los. Zieh einfach die Tür hinter dir zu, wenn du gehst, ja? Klar. Ciao. Ciao. Also doch. Was? Liegst unterm Bett. Hab ich doch gesagt. Ich hab gedacht, du lügst. Wie lange willst du das noch machen? Was? Das hier. Mit dir? Überhaupt. Irgendwann wird man zu alt. Und dann? Was weiß ich. Abhauen. Wohin denn? Karibik? Komm, mach mal Platz. Dunkel hier unten. Und eng. Küss mich. Karibik also? Heute kommt niemand. Ich warte lange unterm Bett. Ich kann nicht schlafen. Vollmond. Ich bin müde. Falle in einen Dämmerzustand. Ich bin das Alleinliegen gewohnt. Meist liege ich 3 Stunden dort. Manchmal auch 4. Die Augen geschlossen. Manchmal, wenn ich unterm Bett liege, küsse ich den Lattenrost. Die Geräusche aus dem Fernseher. Ein Auto. Eine Tür schlägt zu. Schritte auf einer Treppe. Jedes Bild wird von Geräuschen untermalt. Als würden die Regisseure den Augen der Menschen nicht trauen. Keine echten Geräusche. Es sind künstliche Geräusche, von Geräuschemachern hergestellte Geräusche. Fast nie ist es still im Film. Genau wie in uns. Wir alle sind bloß Geräuschemacher. Wissen deine Eltern davon? Wovon? Was du tust? Nein. Hast du Kontakt zu ihnen? Geht so. Wohnen sie hier in der Stadt? 3 Stunden weg. Besuchst du sie oft? 2-mal im Jahr. Und sie dich? Nie. Wie heißen sie? Clemens und Greta. Hast du Geschwister? Nein. Du? Nein. Chiara ist doch dein richtiger Name. Ja. Machst du Escort-Service? Warum? Schmeck ich gut? Nach Seife. Ich wasche mich immer davor. Ja. Dein ganzer Körper schmeckt nach Seife. Ist das okay? Sehr. Gibt es dreckige Kunden? Ich meine, ist das nicht irgendwie eklig manchmal? Nein, die müssen sich immer vorher waschen. Verlangst du das? Das ist das Mindeste. Warte. Da ist was passiert. Mit mir. Ich hätte nie gedacht, ich meine, wenn ich dich sehe, dann nimm mich in den Arm. Hör zu. Ich muss los. Ich habe ein Date. Lass es sausen. Bitte lass. 2 Wochen. Was meinst du? Ich zahle dir alles. Lass uns sagen Urlaub. Nur wir zwei. Als wären wir Freundinnen. Ich will dich kennenlernen. Der Flug geht nächsten Samstag. Wir müssen um 8 am Bahnhof sein. Du hast schon die Tickets? Ich war im Reisebüro. Auf welchen Namen denn? Bartholdi. Du hast mir gesagt, Chiara Bartholdi. Du musst nur deinen Ausweis mitbringen. Ich... Nein. Sei still. Denk einfach drüber nach. Okay. Okay? Mach's noch. Mach's noch? Hab ich ihr von Mutter erzählt? Ich muss ihr von Mutter erzählt haben. Ich habe noch nie jemandem von Mutter erzählt. Mach's noch. Chiara, vielleicht kommt sie mit. Wenn ich schon raus muss, dann mit ihr. 2 Wochen Urlaub, das müsste doch drin sein. Ich werde ihr alles zahlen. Ich habe mein Auto verkauft. Ich brauche es sowieso nicht. Es wäre ein Job für sie. Chiara wäre dumm, wenn sie das ausschlägt. Sie müsste mich schon sehr hassen, wenn sie Nein sagt. Aber das, was Chiara tut, kann nicht alles nur nicht stimmen. Wenn wir in Urlaub fahren, werden wir uns kennenlernen. Ich werde mich kennenlernen und Chiara wird sich kennenlernen. Im Hotel alles soweit in Ordnung? Mhm. Arbeiten Sie immer noch so viel? Mittwochs nicht. Mittwoch ist Ihr Feiertag? Selbst am Sonntag kommen Sie. Keine Geschäftsmänner, eher Touristen, Hochzeitsreisende. Ja, Mittwoch ist mein freier Tag. Mhm. Ich mag den freien Tag nicht. Was soll das heißen, freier Tag? Was soll an diesem Tag frei sein? Mhm. Sie arbeiten also lieber. Als ich in meine eigene kleine Mini-Wohnung gezogen bin, vor Jahren, habe ich die braunen, miefigen Teppichplatten rausgebrochen, die mir beinahe unter der Hand zerbröselt sind. Ich habe eine dicke Spinne überrascht unterm Teppich. Sie ist weggerannt, aber nicht weit. Ich habe einen Teppichfetzen auf sie geworfen. Ich habe sie totgetrampelt. Ich habe immer Angst, eine Spinne zu erwischen, wenn ich putze. Die Spinne gilt, also jedenfalls in der Traumforschung gilt die Spinne als Symbol für die Mutter. Haben Sie Angst vor Ihrer Mutter? Das ist lächerlich. Ich habe überhaupt keine Angst vor meiner Mutter. Eine Spinne ist eine Spinne. Spinnenangst nur Spinnenangst und keine Mutterangst. Hören Sie auf, Dingen und Tieren irgendwelche Bedeutungen überzustreifen. Gut, gut, lassen Sie es rauslassen. Ich rufe meine Mutter jeden Donnerstag an. Welche Mutter kann das schon sagen, dass ihre Tochter sie einmal in der Woche anruft? Das ist doch mehr, als man erwarten kann. Weiter, weiter, gut zu denken. Mhm. Und hören Sie endlich auf zu nicken. Mhm. Mhm. Wenn Sie noch einmal sagen. Linda? Mutter? Alles in Ordnung? Ja. Schön, dass du anrufst. Was macht das Herz? Es schlägt doch. Du hast bald Geburtstag. Ich weiß. Was wünschst du dir? Dass du kommst. Ich muss arbeiten, Mutter. Es ist gut, dass du wieder arbeitest. Was machst du den ganzen Tag? Ich? Nicht so viel. Was hast du zuletzt gelesen? Och, Liebesroman. Gehst du aus? Nein. Geh doch mal ins Kino mit Ilse. Mit Ilse? Warum denn nicht? Wenn du meinst. Da kommt jetzt ein Film über die Erde, ein Dokumentarfilm. Soll gut sein. Landschaftsaufnahmen. Tiere? Klar. Und bei dir? Mhm. Alles beim Alten? Mhm. Da gibt's ein neues Putzmittel. Ich hab's selber probiert. Extra für dich. Das riecht nach Sommer. Den ganzen Tag. Ich hab gedacht, in einem Hotel, also das ganze Hotel, das würde nach Sommer riechen. Das musst du dir unbedingt besorgen. Das musst du mal ausprobieren. Mach ich, Mutter. Wie kriegst du denn den Urinstein weg? Mit Tabletten. Was für Tabletten? Die lösen sich auf im Klo. Das sind Chemiekeulen. Wie groß sind die? So groß wie Spülmaschinentabs. Welche Firma? Weiß ich nicht. Ich schau nach, ich sag's dir. Und die Spiegel? Was ist mit denen? Benutzt du Zeitungspapier? Fensterschieber. Bleiben da keine Schlieren zurück? Ich reibe den Schieber immer mit einem Handtuch trocken. Und die Klos? So viele fremde Klos. Ist das nicht ekelhaft? Die sind ja nicht so oft benutzt worden. Aber da gibt's doch Schweine. Gibt's die nicht auch im Hotel? So richtige Schweine? Dann nehme ich zuerst die Bürste. Das ist kein Problem. Und die Urintropfen auf dem Kloboden? Kein Problem. Musst du auch Fenster putzen? Nein, da kommt eine Firma. Wie oft? Alle paar Wochen. Und wenn ein Gast mit den Fingern drauf tappt? Dann mach ich's schon mal selber sauber. Also putzt du die doch? Nur selten. Wie kriegst du die blank? Scheibenklar. Eine Kappe in den Eimer. Hör zu, ich muss los. Rufst du wieder an? Klar. Willst du nicht wissen, wie das Putzmittel heißt? Welches Putzmittel? Das ich ausprobiert habe. Ach so, ja, klar. Sommerbrise. Danke. Mach's noch. Mach's noch. Abschied nehmen von den Dingen. Kleider, Parfums, Medikamente, Schuhe, Bücher, Laptops, Mappen, Hefte, Stifte, Koffer. Ein Nasen- und Ohrhaarschneider. Ich putze Dinge, die ich nicht putzen dürfte. Zahnbürsten halte ich unter Wasser und trockne sie ab. Die Unterseiten der Badelatschen wische ich trocken. Ich kippe versiffte Kulturbeutel aus und mache sie von innen sauber. Ich hoffe, dass niemand was merkt, aber die Menschen haben schon lange den Blick für die Kleinigkeiten verloren. Es geht nur noch ums Große, ums Grobe, um das, was man auf den ersten Blick erkennen kann. Einmal, als ich noch klein war, habe ich einen Rasen gekämmt, habe meinen Kamm mit nach draußen genommen, mich hingekniet und mit dem Kamm bin ich langsam und gleichmäßig durch die kurzen Halme gefahren, habe die Halme voneinander getrennt und bin stundenlang hin und her gerutscht. Sehen konnte man nichts von dem, was ich tat, aber es hat mir Spaß gemacht. Immer noch hier? Ich dachte, du wärst schon weg. Morgen. Du hast ja 3 Stunden Urlaub. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Hm. Immer noch Karibik? Mhm. Allein? Reisegesellschaft. Hm. Viel Spaß. Vielleicht lernst du jemanden kennen. Ja, vielleicht. Ich bin nicht mehr ich selbst. Mit mir fängt es neu an jetzt. Es kann sich nur noch um Minuten handeln. Der Zug, er fährt noch schnell genug. Man könnte ihm problemlos vor den Bug stolpern. Ich muss sie nicht anrufen. Ich weiß auch so, was sie sagen wird. Tut mir leid, wird sie sagen. Da hast du wohl was falsch verstanden. Schon gut, werde ich sagen. Und Chiara wird fragen, dann sehen wir uns nicht mehr jetzt? Nein, werde ich sagen, dann sehen wir uns nicht mehr jetzt. Ich habe nie an Palmen gedacht, an Postkartenstimmung. Nie an endlose Sandstrände, nie ans klare Wasser. Nie an die Sonne und ans Licht, nein. Wenn ich mir den Urlaub vorgestellt habe mit Chiara, dann habe ich immer nur ans Hotel gedacht, in dem wir übernachtet hätten. Immer nur ins Hotelzimmer. An Schwanenhandtücher, an die Spiegel, an den Ventilator, an mögliche Flecken auf dem Teppich. Habe immer nur an Staub gedacht. Auch im Urlaub wird es Staub geben, wenn auch sandigen Staub. Ich habe mir immer nur vorgestellt, wie ich Chiara bitten würde, sich unter mein Bett zu legen, für eine Nacht nur. Habe immer nur mich selbst gesehen, wie ich oben liege und Chiara darunter, im Schatten. Ich möchte, dass einmal nur jemand unter meinem Bett liegt. Ich möchte, dass einmal nur jemand meinem Leben lauscht. Was machst du noch hier? Und dein Zug? Dein Zug zum Flughafen? Nein, Lynn, auch komm nicht in Frage, verstehst du? Urlaub ist Urlaub, das geht zu weit. Du kommst hier nicht rein, keine Chance. Ich bin nur vorbeigekommen, um Tschüss zu sagen. Okay. Wann geht dein Zug? Jetzt gleich. Lynn, eins noch. Ja? Das ist gut, dass du ein bisschen Abstand... Also auch für uns, meine ich, für uns beide. Wieso? Ich habe jemanden kennengelernt. Ehrlich? Wen? Das mit den Treffen montags. Also das wird nicht mehr gehen. Okay, verstehe. Jetzt beeil dich. Nur nicht den Zug verpassen. Keine Zeit verlieren, Lynn. Ciao. Linda! Mutter! Komm doch rein! Magst du trinken? Danke. Kaffee? Nicht mehr so spät. Wasser? Mhm. Warte, ich komme gleich. Setz dich doch. Soll ich was kochen? Nein. Hast du keinen Hunger? Ich weiß nicht. Oder ein Brot machen? Ich nehme die Plätzchen. Die habe ich gestern gebacken. Sind gut. Das ist schön, dass du mich besuchst. Ich freue mich. Ist was passiert? Kann ich was für dich tun? Ist alles in Ordnung? Ist was mit der Arbeit? Hast du wieder... Ich meine, was ist los, Lynn? Brauchst du Geld? Ich kann nicht mehr. Das wird schon wieder. Ich mag kein Wieder, kein Wird und kein Schon. Hm. Was macht dein Herz? Das geht schon wieder. EKG? Alles in Ordnung. Der Bypass hält. Operation hat gut geklappt. Bypass schreibt man mit Y. Ich habe immer gedacht, man schreibt es mit I, verstehst du? Wie bei. Aber man schreibt es mit Y, das ist Englisch. Was machst du den ganzen Tag? Gestern habe ich im Garten gearbeitet. Du sollst dich doch nicht anstrengen. Das bisschen. Wie lange warst du draußen? Nur 2 Stunden. Viel zu lang. Lass mich doch. Und sonst? Ich habe gehäkelt. Was denn? Windmühlenmuster. Ein kleines Deckchen mit Windmühlenmuster. Willst du sehen? Es ist noch nicht fertig. Hier ist die Windmühle. Mhm. 4 Flügel, die Tür, 2 Fenster, da. Für wen machst du das? Für Frau Klöppels. Zum Geburtstag? Die wird 90 dieses Jahr. Hat sie sich das Deckchen gewünscht? Etwas Gehäkeltes. Die Plätzchen sind lecker. Haben dir schon als Kind geschmeckt. Ich weiß. Du hast immer den Teig genascht. Mhm. So viel, bis dir schlecht war. Ich hole noch Wasser. Mhm. Und im Hotel? Mhm. Alles in Ordnung? Mhm. Ist dein Chef zufrieden? Mutter? Ja? Ich bin ein anderer. Was? Ein anderer Mensch, als du denkst. Magst du noch Plätzchen, Linda? Sie versteht nicht, was ich sagen will. Was wir bräuchten, wäre ein Gefühlsdolmetscher. Jemand, der zwischen uns sitzt und das, was ich sage, in ihre Welt übersetzt und das, was sie sagt, in meine. Ich sitze hier und weiß selber nicht, weshalb ich hier sitze. Vielleicht liegt alles nur an mir. Sie kann nichts dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Vielleicht hat sie sich eine andere Tochter gewünscht. Wann hat Frau Klöppels Geburtstag? In 3 Tagen. Schaffst du bis dahin das Deckchen? Ja, sicher. Wohnt sie immer noch in der kurzen Eckstraße? Nein, sie ist ins Altenheim gegangen. Wann? Vor ein paar Monaten. Wusste ich gar nicht. Sie konnte nicht mehr so, wie sie wollte. Sie konnte nicht mehr so, wie sie wollte. Man musste ihr schon beim Anziehen helfen. Wie ein kleines Kind. Ich sag immer, Frau Klöppels, sag ich, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Es ist doch erst 10. Ich habe Kopfschmerzen. Immer wenn du hier bist, hast du Kopfschmerzen. So oft bin ich nicht hier. Vielleicht ist es ja irgendwas im Haus. Staub, Schimmel, der Keller ist feucht. Als Kind hattest du das doch nicht. Keine Ahnung. Morgen muss ich vorm Haus und zwischen der Garage und der braunen Tür die Beete machen. Die müssen winterfest gemacht werden. Da kommen die alten Blumen raus und Erika rein und zwischen die Erika Stiefmütterchen. Die Stiefmütterchen müssen im Mai wieder raus, aber jetzt kommen die rein, zwischen die Erika. Die Erika kommt schon im März wieder raus. Und die Rosenstöcke muss ich abdecken. Da kommt Tannengrün auf die Erde, damit die Wurzeln nicht erfrieren. Ich glaube, ich gehe jetzt langsam ins Bett. Ich werde dir das Bett beziehen. Gib mir einfach das Bettzeug. Kommt nicht in Frage. Ich werde dir das Bett beziehen. Die haben mich rausgeschmissen. Bitte? Ich sagte, ich brauche noch ein Daunenkissen. Das liegt in deinem Zimmer. Danke. Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Guckst du noch was? Ja. Was denn? Eine Talkshow. Jetzt noch? Mit Frank Elstner. Wann fängt die an? Um 20 nach 10. Und was machst du bis dahin? Ich räume das Wohnzimmer auf. Das ist doch aufgeräumt. Och, man findet immer was, wenn man sucht. Nacht, Mutter. Nacht, Lynn. Musik. Mutter? Linda? Wo bist du? Hier. Was, wo denn? Unterm Bett. Unterm Bett? Mutter? Kind? Weißt du, was das Schöne ist am Putzen? Nein. Dass es immer wieder dreckig wird, Mutter. Das Zimmermädchen. Hörspiel von Markus Orts. Es sprachen Lynn, Mira Partecke, Mutter, Marlene Diekhoff, Chiara, Miriam Abbas, Heinz, Erik Schäffler, Therapeut, Hannes Hellmann, Ludwig, Christoph Tomanek, sowie Celine Fontange, Tim Grobe, Benjamin Utzerath und Annalena Vogt. Technische Realisation Dominik Blech und Ole Halfer. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Regie Alice Elstner. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013.